Wir hüpfen in der Diskothek und joggen durch den Morgenwald. Wir gähnen in der Straßenbahn, fühlen mit dem Bauch. Ich springe über Wolken, hebe ab zur Himmelfahrt, kratze an der Sonne und lebe hier und jetzt. Tanzen in der Diskothek und joggen durch den Morgenwald. Wir gähnen in der Straßenbahn, fühlen mit dem Bauch. Tanzen in der Diskothek, hüpfen vor dem Kanapee, Vogel überm U-Bahn-Schacht, Überfall im Morgengrauen. Wir hüpfen in der Diskothek und joggen durch den Morgenwald, gähnen in der Straßenbahn, füllen mit dem Bauch. Springe über Wolken, hebe ab zur Himmelfahrt, kratze an der Sonne und lebe hier und jetzt.